Kätzchen-Chaos. Bürgermeisterin Gutherz und ihr Huhn Henrietta sammelten Müll. Hinterher! Erwischt! So hält die Bürgermeisterin ihre Stadt sauber. Seit wann macht die Bürgermeisterin die Straßen sauber? Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf hätte das nie getan. Seit die Abenteuerbucht bei dem Wettbewerb um die sauberste Stadt mitmacht. Ha, meine Stadt hat diesen Wettbewerb bisher in jedem Jahr gewonnen, meine Gute. Und in diesem Jahr werden wir ihn wieder gewinnen. Dieses Jahr, Bürgermeister Besserwisser, geht der Sieg an uns. Der Bürgermeister zerknüllte wortlos ein Stück Papier und warf es einfach auf den Boden. Aber Henrietta pickte es mit ihrem Schnabel sofort wieder auf. Und kein Stück Papier kann uns davon abhalten. Die Bürgermeisterin ließ Bürgermeister Besserwisser einfach stehen. Das werden wir ja sehen. Sie wissen noch nicht, welche Überraschung ich mitgebracht habe. Eine große Tiertransportbox rollte heran. Mit 5 kleinen Kätzchen. Hoppla, darf ich vorstellen? Die Chaoskätzchen, die Katzenchaos machen. Sehen entzückend aus, sind aber ganz schön frech. Bürgermeister Besserwisser ließ die Kätzchen heraus, die sofort damit begannen, ihre Umgebung genau zu untersuchen. Den Inhalt der Mülltonnen und die Beete mit den gelben Sonnenblumen. Im Nu lag alles mitten auf der Straße und dem Marktplatz. Meine Stadt wird die sauberste Stadt sein. Das war doch Bürgermeisterin Gutherz. Schnell, schnell, schnell, meine Süßen, in die Transportbox. Die Kätzchen verschwanden in der Box und rollten davon. Bürgermeister Besserwisser versteckte sich hinter der nächsten Hecke und die Bürgermeisterin traute ihren Augen nicht. Oh, oh nein, wo kommt denn der ganze Müll her? Was machen wir denn jetzt? Henrietta gackerte los. Ja, wir rufen die Paw Patrol. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Die Fellfreunde spielten auf der Wiese vor der Einsatzzentrale mit ihrem Springseil. Rocky und Chase schwangen es, Sky und Rubble hüpften. Zwei kleine Hündchen springen im Doppel. Das eine heißt Sky, das andere heißt Rubble. Doch nun kam Marshall angerannt. Ich möchte auch mal, darf ich? Natürlich durfte er. Alleine ist es klasse. Zu zweit macht es Spaß. Vielleicht sind wir zu dritt ein Ass. Entschuldigung, ich passe diesmal auch wirklich auf. Du machst das gar nicht so schlecht. Das hätte Rubble lieber nicht sagen sollen. Denn Marshall kam aus dem Takt, riss die anderen mit sich und alle drei kullerten über die Wiese. War wohl doch nicht so. Ups. Ryder schaute den Fellfreunden vom Balkon der Einsatzzentrale beim Spielen zu. Die albern herum. Hier ist Ryder. Ryder, es ist etwas ganz unvorstellbar Furchtbares passiert. Was denn, Frau Bürgermeisterin? Die Abenteuerbucht wird nie den Pokal für die sauberste Stadt gewinnen. Es ist alles so furchtbar unsauber. Keine Sorge. Kein Müllberg zu groß, keine Pfote zu klein. Beeil dich. Der Prüfer kann nämlich jeden Augenblick hier auftauchen. Wir schaffen das schon. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, flitzten die Freunde sofort los. Nur Marshall nicht, dessen Pfoten im Springseil steckten. Könnt ihr mir mal die Pfote reichen? Aber klar doch. Danke. Rocky und Chase machten das Seil los. Marshall wurde herumgewirbelt, trudelte über die Wiese, stieß dabei gegen die Hundehütten und die Dosen mit den Hundeleckerlis und den Flipper, bis er direkt im gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale landete. Ich bin Erster. Toll, Marshall, volle Punktzahl. Du solltest öfter mal Flipper spielen. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und auf dem Weg hinauf schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge, die alles enthielten, was sie vielleicht brauchen würden. Ryder erwartete sie bereits in der Zentrale. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Die Bürgermeisterin hat angerufen. Die Abenteuerbucht macht bei dem Wettbewerb die sauberste Stadt mit. Ja! Aber der Marktplatz wurde auf geheimnisvolle Weise wieder total vollgemüllt. Ja, ganz genau. Darum brauche ich für diesen Auftrag... Chase, du versuchst mit deiner Spionausrüstung rauszufinden, wer dahinter steckt. Ja, Das ist ein Fall für Superspion Chase. Aber wir müssen trotzdem aufräumen. Rubble, du wirst mit deiner Schaufel den ganzen Müll einsammeln. Rubble ist der Retter! Und keiner weiß besser, was man mit dem Müll anfängt, als unser Spezialmüllsortierer Rocky. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, Rocky und Rubble flitzten zu der Rutsche mit den vielen Kurven hinüber und sausten auf ihr hinunter zu den Garagen. Dort sprangen sie in ihre Fahrzeuge und machten sie einsatzbereit. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Der Einsatz konnte beginnen. Hintereinander rasten sie über die Brücke und dann quer durch die Straßen der kleinen Stadt. Bis zum Marktplatz, wo Bürgermeisterin Gutherz sie bereits ungeduldig erwartete. Oh, ich danke euch, Paw Patrol. Es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir schon. Die Fellfreunde machten sich an die Arbeit. Schaufel! Rubble sammelte mit seiner kleinen Schaufel den Müll ein und warf ihn direkt in Rockys Recycling-LKW. Dort wurde er von dem kleinen Mischling sofort sortiert und in die richtigen Tonnen geworfen. Es dauerte nicht lange, bis zumindest die Straße wieder sauber war. Gut gemacht, Fellfreunde. Frau Bürgermeisterin, wie kommt denn so viel Müll auf die Straße? Ich habe keine Ahnung. Das muss ein Versehen sein. Das sah Polizeihund Chase ganz anders. Er hatte mit seiner Spürnase bereits eine Spur aufgenommen. Also, wenn Sie mich fragen, ich finde, das riecht verdächtig. Bürgermeister Besserwisser duckte sich tiefer hinter die Hecke. Jetzt wandte sich die Bürgermeisterin den Pflanzen zu, die überall herumlagen. Seht nur, die armen Blumen fangen schon an zu verwelken. Dann pflanzen wir sie wieder ein. Behutsam setzten Ryder und Bürgermeisterin Gutherz eine Blume nach der anderen wieder in die Erde. Die wurden nicht aus Versehen ausgerissen, da stimmt irgendwas nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Denn plötzlich flogen kleine bunte Kugeln durch die Luft. Das sind ja Wollknäule. Und die kommen von dort. So schnell sie konnten, rannten Chase und Ryder auf die Hecke zu. Doch die Kätzchen, die die Wollknäule mit zwei Katapulten abgefeuert hatten, waren verschwunden. Keiner mehr da. Wer das wohl war? Alles in Ordnung, Chase? Ist nur meine Katzenhaarallergie. Katzen? Aber hier waren doch gar keine Katzen. Oder doch? Die Bürgermeisterin pflanzte unterdessen die letzte Blume ein. Jetzt sieht das Beet wieder so schön aus, wie es war. Und Rubble kümmerte sich um die letzte Flasche, die noch auf dem Boden lag. Fertig! Ich habe den ganzen Müll eingesammelt. Und ich habe den Müll schon sortiert. Das habt ihr gut gemacht. Jeden Moment kommt der Prüfer und guckt, wie sauber es hier ist. Niemand sah die Kätzchen, die jetzt in den Recycling-LKW sprangen und den ganzen Müll wieder auf den Marktplatz warfen. Achtung! Die Bürgermeisterin warf sich vor Schreck ins Beet. Und Bürgermeister Besserwisser rieb sich hinter einer Häuserecke zufrieden die Hände. Der einzige Preis, den die bekommen, ist der für die schmutzigste Stadt. Ryder versuchte, die Bürgermeisterin zu trösten. Sie müssen nicht traurig sein. Die Welpen räumen wieder auf. Aber das hat doch nichts genutzt. Spion Chase kommt der Sache auf die Spur. Ich brauche nur eine bessere Aussicht. Schnell sprang Chase auf das nächste Dach, setzte seine Spionbrille auf und blickte sich dann aufmerksam um. Hast du schon was entdeckt? Bürgermeister Besserwisser spielt mit Kätzchen. Aber die hatten den Polizeihund schon gesehen. Mit sehr frechen Kätzchen. Sie haben meine Spionbrille mit Matsch beschossen. Ich glaube, Bürgermeister Besserwisser hat den Müll in der Stadt verteilt. Und jetzt ist er auf dem Weg zum Wasserturm. Doch Ryder wusste, was zu tun war und verständigte den kleinen Feuerwehrhund. Marshall, du fährst mit deiner Leiter zum Wasserturm. Marshall macht's. Wir treffen uns dort. Der Feuerwehrhund machte sich sofort auf den Weg. Und Chase nahm die Verfolgung des Bürgermeisters über die Dächer auf. Seilrutsche. Geschickt sauste er an seinem Seil, das an jedem Ende einen dicken Saugnapf hatte, von Dach zu Dach. Ich war auf der richtigen Spur. Die hecken tatsächlich etwas aus. Am Ende werden wir wieder den Pokal gewinnen. Wenn sich der Bürgermeister da nur nicht irrte. Chase sauste gerade an seiner Seilwinde zum nächsten Dach hinüber, als eines der Kätzchen das Seil bemerkte, die Pfote danach ausstreckte, der Saugnapf löste sich und der Polizeihund stürzte ab. Chase! Er landete genau in Ryders Armen. Gut gefangen! Bürgermeister Besserwisser und die Kätzchen standen mittlerweile ganz oben auf dem Wasserturm. Tapsi, dreh den Wasserhahn auf! Doch nun kam auch die Paw Patrol dort an. Ich weiß, was Bürgermeister Besserwisser vorhat. Er will die Stadt überfluten. Rocky, kannst du das verhindern? Wenn Marshall mir hilft, auf den Wasserturm zu kommen. Leiter hoch! Kaum war Rocky auf die Feuerwehrleiter gesprungen, fuhr Marshall sie auch schon aus. Hey, Pfoten weg von dem Wasserhahn! Doch es war zu spät. Oh oh. Der wasserscheue Rocky war in Nu klitschnass. Dreh ihn zu, dreh ihn zu! Das wird ja immer besser! Bürgermeister Besserwisser hüpfte begeistert auf und ab, geriet dabei aber ins Rutschen und konnte sich gerade noch an der Regenrinne festhalten. Hilfe! Oh oh. Chase, der Bürgermeister braucht uns. Alles klar. Der kleine Schäferhund machte sich bereit. Wupp, Seilrutsche. Das Seil mit den Saugnäpfen sauste durch die Luft und blieb genau neben dem Bürgermeister kleben. Hilfe! Herr Bürgermeister, Sie müssen sich daran festhalten und runterrutschen. Und was ist, wenn ich abstürze? Das wird nicht passieren. Wir fangen Sie auf. Was blieb dem Bürgermeister anderes übrig? Schon bald ging es abwärts. Oh, ich habe furchtbare Angst, runterzugucken. Dabei war er schon unten. Herr Bürgermeister, Sie können die Augen jetzt ruhig wieder aufmachen. Oh, natürlich, ja. Ich wusste, dass ich nicht runterfallen werde und sicher hier unten ankomme. Rocky stand immer noch unter dem Wasserstrahl. Marshall! Schnell schwenkte der Feuerwehrhund die Leiter zu Rocky. Der kletterte zu dem offenen Hahn hinüber und drehte ihn mit Hilfe seiner Zange zu. Also, was soll ich sagen? Die Paw Patrol hat mich heute gerettet und ich glaube, ihr habt ein Dankeschön verdient. Sie und Ihre Kätzchen haben den Müll verteilt. Weil wir den Pokal für die sauberste Stadt gewinnen wollten. Das tut mir sehr leid. Wenn es Ihnen wirklich leid tut, dann helfen Sie uns jetzt sauber zu machen. Da blieb dem Bürgermeister wohl nichts anderes übrig. Gemeinsam mit den Kätzchen und der Paw Patrol sammelte er den ganzen Müll ein. Und kaum war alles wieder sauber und ordentlich, kam auch schon der Prüfer um die Ecke. Er sah sich gründlich um und schaute in jede Ecke. Als er aber nirgendwo auch nur den kleinsten Papierfetzen entdeckte, überreichte er Bürgermeisterin Gutherz tatsächlich den Pokal für die sauberste Stadt. Oh, danke sehr, vielen Dank. Die Bürgermeisterin strahlte über das ganze Gesicht, gab den Pokal aber an die Paw Patrol weiter. Ohne deine Hilfe hätten wir das nie geschafft, Ryder. Und ich hätte das nicht ohne die Hilfe meiner Fellfreunde geschafft. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ja, das stimmt! Neugierig steckte Marshall seine Nase in den Pokal. Ist das staubig da drin? Den Rest des Tages verbrachten die Fellfreunde und Ryder im Park. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.